WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 27. Januar 98. Marcus Ulpius Traianus wird römischer Kaiser. Die Geschichte verläuft spiralförmig. Sie windet sich 23 Mal bis hinauf in eine Höhe von fast 30 Metern in den blauen Himmel über Rom. Es ist die Geschichte eines Krieges, festgehalten auf dem Marmorfries einer fast 2000 Jahre alten Säule. Die Erfolgsgeschichte eines Kaisers, Trajan. Auf dem Forum errichtete er eine Riesensäule, die zugleich als Grabmal für ihn wie auch zum Gedenken an seine Leistungen auf diesem Platze dienen sollte. So wie es der Schriftsteller Cassius Dio beschreibt, so steht die Säule noch heute da. Ein Bilderbuch für Archäologen wie Dr. Markus Reuter. Die Darstellungen der Traiansäule erstrecken sich in der Tat über einen gesamten Feldzug, beginnend von der Ansprache des Kaisers an das Heer vor dem Ausrücken. 200 Meter lang ist der Fries, darauf rund 2500 steinerne menschliche Figuren im Kampf um Sieg oder Untergang. Wir sehen da Belagerungsdarstellungen, aber auch, das ist sehr interessant, eine ganze Reihe von Alltagsdarstellungen. Beispielsweise, wie das römische Heer Flüsse überquert oder durchwatet. Es sind Darstellungen, wie Bäume gefällt werden, wie Nachschub herangebracht wird, die Versorgung von Verwundeten, die Belagerung, der Bau von Militäranlagen und dergleichen mehr. Also es ist eine ungeheuer wichtige Quelle für Archäologen, für Historiker aufgrund dieses Bildreichtums. Ein steinernes Manifest des Krieges, Römer gegen Daker. Ein Hohelied auf den Feldherrn Kaiser Trajan. Wer war dieser Mann und wer waren seine Gegner? Dakien lag einmal dort, wo heute Rumänien liegt. Und die Vorfahren der Rumänen waren offenbar ziemlich harte Burschen. Der Daker Feldzug war mit Sicherheit auch für die hochgerüstete römische Militärmaschine ein Kraftakt ohnegleichen. Rumänien, ein Kraftakt? Das Römische Reich erstreckt sich einmal rund ums Mittelmeer. Ganz Westeuropa bis zum Rhein ist römisch, inklusive weiter Teile Englands. Südlich der Donau herab bis zum Schwarzen Meer. Alles römisches Imperium, ein Weltreich. Und so kurios es auch klingen mag, dieses Weltreich zahlt dem kleinen Volk der Daker Geld, damit sie Ruhe geben. Peinlich. Das ist die Ausgangslage im Jahre 97 nach Christus. In Rom regiert seit kurzer Zeit ein schwacher und zugleich alter Kaiser ohne Thronfolger, Nerva. Aber der alte Mann macht einen ungewöhnlichen Schritt. Als sich Nerva wegen seines hohen Alters so gering geachtet sah, stieg er zum Kapitol empor und sagte mit lauter Stimme: Zum Heile des Senats und Volkes der Römer sowie zu meinem eigenen Besten nehme ich hiermit den Marcus Ulpius Traianus an Sohnesstatt an. Hierauf ernannte er ihn im Senat zum Cäsar und schickte ihm, Trajan war nämlich Statthalter von Germanien, ein eigenhändiges Schreiben. Und zu diesem Zeitpunkt war Trajan quasi Kronprinz. Ein kinderloser Kaiser adoptiert seinen Nachfolger und übergeht dabei die eigene Verwandtschaft. Ein ungeheuerlicher Vorgang. In der Tat war es während des ersten Jahrhunderts so, und auch später haben das sehr viele Kaiser versucht, zunächst ihre Söhne auf den Kaiserthron zu schicken oder nachfolgen zu lassen. Diesmal jedoch sucht sich der Kaiser den in seinen Augen fähigsten als Nachfolger aus. Obschon Nerva gewisse Verwandte hatte. Er stellte aber Verwandtschaft nicht über das Staatsinteresse. Ja, also die Entscheidung von Nerva, ganz egal wer ihn da beeinflusst hat, war sicherlich nicht nur richtungsweisend, sondern eine sehr kluge. Am 27. Januar des Jahres 98, also heute vor 1910 Jahren, erreicht Trajan, immer noch Statthalter von Germanien, wieder eine Depesche aus Rom. Darin steht, dass Nerva gestorben ist. Seine Regierung währte ein Jahr, 4 Monate und 9 Tage. Die Nachricht erreicht Trajan in der Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Das ist der etwas umständliche Name für Köln. Er ist jetzt Kaiser von Rom und eigentlich wäre es logisch, jetzt schleunigst dorthin aufzubrechen. Doch genau das macht Trajan nicht. Stattdessen bleibt der Kaiser zunächst am Rhein und gründet eine neue Stadt. Richtig, Xanten bzw. die Colonia Ulpia Traiana, die ist tatsächlich von Kaiser Trajan gegründet worden. Die Siedlung hat es allerdings schon sehr viel länger gegeben. Schon etwa um die Zeitenwende haben die Römer sich hier niedergelassen. Trajan aber erhebt sie in den Status einer Kolonie und damit beginnt erst der wirtschaftliche Aufschwung. Er hat die Stadt gewaltig ausbauen lassen und insofern ist Trajan wirklich die Kaisergestalt, die hier für den Niederrhein am meisten getan hat oder auch am meisten Spuren hinterlassen hat. Dr. Markus Reuter verdankt dieser Koloniegründung Trajans seinen Arbeitsplatz, denn die Colonia Ulpia Traiana ist heute der archäologische Park Xanten und dort arbeitet er. Ich bin wissenschaftlicher Referent am archäologischen Park und betreue die Einrichtung des neuen Römermuseums hier in Xanten. Das im kommenden Sommer eröffnet werden soll. Die ersten Exponate sind bereits eingetroffen. Aus Trajans Zeiten werden Sie sehen können einen Kopf, eine Büste des Kaisers, der natürlich hier eine ganz große Rolle gespielt hat. Wie sah Trajan aus? Ein eher breites Gesicht, etwas hohe Wangenknochen. Er besaß einen kräftigen Körper. Und so konnte er bei jeder Unternehmung es an Leistungsfähigkeit mit fast allen anderen aufnehmen. Kein Mann großer Bildung und großer Worte, wie Cassius Dio schreibt. Eine gründliche Ausbildung, was die Redekunst anlangt, besaß Trajan nun nicht. Ein Militär, durch und durch. Unter seiner Regierung kam es nie dazu, dass die Soldaten sich wie gewöhnlich aufblähten und übermütig wurden. Ein solch strenges Regiment führte er über sie. Und weil der Geschichtsschreiber eine Klatschbase ist, liefert er gleich noch ein paar persönliche Details. Natürlich ist mir wohl bekannt, dass er eine Schwäche für Knaben und für Wein hatte. Aber welcher römische Kaiser hatte das nicht? Kurz und gut, mit dem Neuen konnten alle zufrieden sein. Kommen wir nun endlich zu den Dakern, die im heutigen Rumänien leben. Es ist aus römischer Sicht zunächst mal ein Barbarenstamm. Sie kannten eben keine Schrift, kein staatliches Münzwesen. Also aus römischer Sicht ein zivilisatorisch unterlegenes Volk. Und doch muss das römische Imperium diesem unbedeutenden Völkchen jedes Jahr stattliche Summen zahlen. Das Resultat einer empfindlichen Niederlage, die Trajans Vorgänger einstecken musste. Trajan ärgerte sich über die Höhe der jährlich an sie zu leistenden Zahlungen und sah überdies, wie sich ihre Machtmittel sowie ihr Stolz mehrten. Zahlungen einstellen und erobern? Oder lieber nicht? Die Römer waren Pragmatiker, wie man sich das heute kaum noch vorstellen kann. Man hat sich sehr oft vor einer Eroberung überlegt, was steht an zu erwartenden Gewinnen für den römischen Staat in Aussicht und was müssen wir selbst erstmal investieren. Dakien lockt mit glänzenden Aussichten. In Dakien gibt es reiche Goldvorkommen. Etwa 80% des gemünzten Geldes, das der Staat jedes Jahr ausbrachte, war zur Bezahlung der Armee gedacht. Und da hatten natürlich alle Kaiser ein ganz vitales Interesse dran, dass der Nachschub an entsprechenden Metallen, Gold und Silber vor allem, dass das gewährleistet war. Folgen wir dem Kaiser nach Dakien, folgen wir ihm auf dem Weg zum Gold mit einer Armee von über 100.000 Legionären. Was hätte sich dieser Streitmacht in den Weg stellen können? Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Trajansäule. Da ist ein seltsamer Gegenstand zu sehen. Er sieht aus wie ein Pilz. Und es ist auch einer. Auch bei Cassius Dio wird er erwähnt. Als nun der Kaiser in die Nähe der Feinde kam, wurde ihm ein großer Pilz übergeben, auf dem in lateinischen Buchstaben stand, er solle umkehren und Frieden halten. Der Römer an sich glaubt gern an Vorzeichen und ein warnender Pilz, das klingt nicht gut. Wird der Kaiser dies Zeichen ernst nehmen? Klettern wir die Trajansäule noch ein wenig höher bis zur in Marmor gemeißelten Antwort. Man sieht dann, wie die römische Armee die Donau überschreitet, im Dakergebiet vorrückt. Es sind natürlich sehr ausführliche Schlachtdarstellungen, Kämpfe der Reiter, der Legionäre, der Hilfstruppen gegen die Daker. Trotz hoher Verluste wird der erste Daker-Feldzug ein blutiger Erfolg. Der König der Daker, Decebalus, bittet um Frieden. Er wird ihm gewährt. Nicht aus Gnade. Es ist ganz offensichtlich. Beide Seiten sind am Ende ihrer Kräfte. Dieser Decebalus musste hohe Tribute an die Römer entrichten. Aber es war eigentlich schon absehbar, es würde früher oder später zu einem erneuten Konflikt kommen. Und zwar zu einem Konflikt, bei dem es dann nur noch einen Sieger würde geben können. Im Jahre 103 geht der Kaiser die Sache in ganz großem Stil an. Trajan baute über den Ister. Das ist die antike Bezeichnung für den Unterlauf der Donau. Über den Ister eine steinerne Brücke. Eine Leistung, die ich nicht genug bewundern kann. Heute sind nur noch die Überreste erhalten. Doch auf der Trajanssäule ist die Brücke noch zu bewundern. Sie war ein technisches Meisterwerk und mit knapp 1 Kilometer Länge für die nächsten 1000 Jahre die längste jemals gebaute Brücke der Welt. Trajan überschritt den Ister auf dieser Brücke und war bei der weiteren Kriegsführung mehr auf Sicherheit als auf Schnelligkeit bedacht. Schließlich bezwang er, obschon nur mit Mühe, die Daker. Decebalus begeht Selbstmord, Dakien mitsamt seinen Goldvorkommen wird römische Provinz. Und diese Goldbergwerke, das wissen wir auch durch Ausgrabung, die hat man in der Tat im großen Stil ausgebeutet. Nicht nur Gold, auch Erz. Aber die Goldbergwerke waren in der Tat ein ganz wichtiger Faktor, auch in Trajans Überlegungen. Das Gold aus Dakien sorgt für einen ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung. In Rom lässt Trajan neue Märkte, Bibliotheken, Wasserleitungen und ein gigantisches neues Forum bauen, in dessen Mittelpunkt die Säule steht. Die Säule seines Erfolgs und obendrauf thront sein Standbild goldglänzend. Trajan bleibt Trajan, ein Krieger. Er zieht mit einer riesigen Streitmacht in den Osten des Reiches gegen die Parther, ein Reitervolk, das im heutigen Iran und Irak lebt. Doch schon früh wird der Feldzug wiederum durch ein düsteres Vorzeichen erschüttert. Zunächst erdröhnte ganz überraschend ein furchtbares Brüllen, dem ein entsetzliches Beben folgte. Die ganze Erde wurde in die Höhe gehoben, empor sprangen auch die Gebäude. Sogar einige Bäume sprangen mitsamt ihren Wurzeln in die Luft. Trajan selbst überlebt das Erdbeben nur, indem er aus einem offenen Fenster auf die Straße springt, bevor das Haus zusammenfällt. Der Feldzug führt bis an die Ufer des Persischen Golfs. Dort gerät Trajan ins Träumen. Als er ein Schiff nach Indien fahren sah, meinte er: Ganz bestimmt wäre ich auch zu den Indern hinübergefahren, wenn ich noch jung wäre. Das römische Weltreich hat zu diesem Zeitpunkt seine größte Ausdehnung. Doch die Eroberungen sind nicht zu halten. Trajan beschließt den Rückzug. Dazu mag auch beigetragen haben, dass Trajan dann die 60 Jahre überschritten hatte. Er war also für antike Verhältnisse schon ein Greis, ein sehr alter Mann. Rom erreicht er nicht mehr lebend. Er stirbt auf dem Rückweg, wahrscheinlich an einem Schlaganfall. Zuvor hatte auch er bereits einen Nachfolger adoptiert. Diese neue Regelung der Kaisernachfolge, das sogenannte Adoptivkaisertum, sollte sich noch über Generationen fortsetzen und dem Römischen Reich im zweiten nachchristlichen Jahrhundert eine lange Zeit politischer Stabilität bescheren. Dieses erfolgreiche Modell beendete dann erst der sehr bekannte Marc Aurel, der dieses System 180 nach Christus durchbrochen hat, indem er seinen missratenen Sohn auf den Kaiserthron setzte. Und damit begann dann in Schritten auch langsam der Abstieg des Reiches. Die Asche des Trajan jedoch wird in einer goldenen Urne in Rom bestattet, im Sockel der Säule, die bis heute seinen Namen trägt. Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 12:15 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de